Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, unsere Freitagnacht, Ausgabe 111. Ihr könnt zu jedem Thema anrufen, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ich würde gerne auch zusätzlich noch mit euch über ein Thema reden. Man hört in der letzten Zeit so sehr viel über CS, über Cybersex, über Sex im Internet. Und ich frage euch, habt ihr Sex im Internet? Oder habt ihr Sex mit Hilfe des Internets? Wenn ja, wie und wie funktioniert das überhaupt? Also, wenn ihr Bock habt, ruft mich an, erzählt mir ein bisschen drüber. Telefonnummer 0800 5678 111 und ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Marco ist mein erster Anrufer heute Nacht, 48 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, ja. Hallo Marco, warum hast du angerufen? Was ist dein Thema? Ja, es gibt ja das Wort Domian und Domina. Ja, das gibt es, ja. Das passt ja auch zum Cybersex ein bisschen. Ja. Jetzt habe ich das erste Mal angerufen, hat auch direkt geklappt und bin auch direkt der Erste. Ich gratuliere. Also ich sehe das sehr oft eigentlich. Ja. Und es gibt auch noch eine Bewunderung von dir in Köln. Ich weiß nicht, ob du das Tim kennst in Köln. Ja. Kennst du das? Ja, kenne ich, klar. Ja, also das ist aber nicht das Thema. Das Thema ist jetzt also Domina. Mhm. Jetzt guckst du mich an. Ja, und frage, was will er mir jetzt damit sagen? Nein, also ich bin naturveranlagt devot. Es gibt ja verschiedene Arten von Sexualität, die kennst du ja auch. Ja. Jetzt muss ich mal einen Zwischensatz sagen. Ich habe letztens dein Buch gesehen, da siehst du ja ganz fantastisch drauf aus. Ich danke dir sehr herzlich. Also ihr habt mich kaum erkannt. Ja. Und ich bin also naturveranlagt devot. Ich habe halt, was? Ich verstehe. Du bist naturveranlagt was? Naturveranlagt devot. Ach, naturveranlagt devot. Ja, genau, wie du bist ja auch von Natur wahrscheinlich so, wie du bist. Ja, aber ich bin nicht von Natur veranlagt devot. Nein, aber du bist von Natur aus so, wie du bist. Ja, kann man so sagen. Also, das wird ja nicht offen angeschnitten, das Thema, was du bist. Nein, doch, kann man aber gerne ansprechen. Aber das bin ich nicht. Ich bin nicht devot. Also, aber naturveranlagt homosexuell. Naturveranlagt sexuell, sagen wir so, knallhart. Ja, ja. Auch gerne und viel und oft in hauptsächlichen Männern. Mhm. So, ich habe da sehr viel Erfahrung drin, ja. Weil ich schon vor Pubertär Orgasmen hatte. Ich habe da mal mit dem Psychiater darüber gesprochen. Ja. Und so etwas gibt es. Ja. Das heißt, dass man an sich spielt und ohne dass der Penis erregiert, ja, dass man einen Orgasmus hat. Ja. Das praktiziere ich auch heute. Und ich kann natürlich auch normalen Sex ausführen, aber das ist also eine ganz fantastische Sache. Ja, aber du wolltest mir irgendwas ganz Spezielles erzählen. Das eigentliche Thema ist, es gibt ja Masochisten, ja, und es gibt Sklaven. Und da ist ein großer Unterschied. Masochisten, das sind, wie der Leopold Sacher Masoch im Venus im Pelz geschrieben hat, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Nee, wir müssen das nicht so ganz detailliert erklären. Mhm. Ja? Und dass es da eben einen großen Unterschied gibt. Ja. Und das ist jetzt mit der Abzockerei auch übers Internet. Ich habe jetzt das Entree von dir gehört. Mhm. Und da geht es auch mit dem Internet. Das heißt also, in dieser Branche tut sich also unheimlich viel. Ich schätze ungefähr 15-20% ja, aller Männer haben so eine Veranlagung. Jetzt lass uns nicht über die Männer, über alle Männer reden, sondern lass uns über dich reden. Ja. Was genau ist deine Veranlagung? Wie genau? Das heißt also, ich möchte gern Sklave sein. Du möchtest gern Sklave sein. Und hab das auch schon ausgelebt. Wie hast du es denn ausgelebt bisher? Erzähl uns ein paar Beispiele. Also angefangen hat das ganz in frühester Jugend, da war ich 18, da gab es die St. Pauli-Nachrichten, da gab es noch richtig schöne Stunden und da wurden Sklave gesucht. Da habe ich das erste Mal festgestellt, dass das in realen Wirklichkeit heutzutage noch gibt. Mhm. Und da ich dann 18 mal das erste Geld verdient, dann bin ich in so eine Domina-Studie gegangen und habe festgestellt, dass das im Prinzip nicht ist, das, was ich suche. Sondern was hast du gesucht und was hast du denn gefunden? Ja, na, wie das so im alten Rom ist, so wie es im alten Rom ist. Das verstehe ich jetzt nicht. Meine Frage war, was du gefunden hast und du antwortest mir, wie das so im alten Rom ist. Ja, im alten Rom, das ist ja das, was ich suche. Ja, erzähl mir genau, was ist es denn? Ja, die Sklaverei. Ja, also du erklärst uns genau, wie du gerne behandelt werden möchtest. Also behandelt werden möchte ich gar nicht. Wenn man zum Beispiel sich einen Sklaven kauft, ist dasselbe in England hat man einen Butler. Mhm. Und das heißt, man hat Bedienstete. Also könnte ich dich als Sklaven kaufen wollen, sollen. Und das ja, jetzt du, nicht mehr. Warum nicht? Weil ich das alles ausgelegt habe. Achso, die Phase ist vorbei. Ich bin ja schon 48. Also, ja, das heißt ja nichts. Also, weißt du, wie viel praktizierende Sklaven es wahrscheinlich mit 60 oder 70 noch gibt? Das ist richtig, ja. wir müssen das aber, glaube ich, ein bisschen erklären. Dass du beziehst das natürlich auf den Bereich Sexualität. Ja, natürlich. Ne? Und was heißt denn das dann, Sklave sein im Bereich Sexualität? Ja, das kann, wie man das Wort nimmt. Wenn einer gerne, es gibt ja auch Menschen, die möchten gerne Hund sein. Ja? Und der eine, der gerne Hund sein möchte, der möchte ein Hund sein. Das ist eine Logik, die mich jetzt völlig umhaut. Du hast natürlich völlig recht. Erzähl uns doch mal ein bisschen was aus deinem Sklavenleben. Was hast du denn machen müssen? Ne, Sklaven müssen ja was machen. Ja, richtig. Das heißt also, die werden gepeinigt unter Umständen. Mhm. Wie wurdest du denn gepeinigt unter Umständen? Ja, das hatten schon die Vorgangsdamen schon alles gefragt. Ja. Das weiß ich leider nicht und die Zuschauer und Zuhörer auch nicht. Also erzähl es nochmal. Also das Härteste, was ich mal erlebt habe, war mal 300 Peitschenhiebe mit einer Hundepeitsche. Oh, 300 Peitschenhiebe? Ja. Auf den Po? Auf den Po, natürlich. Ja, ja, natürlich. Dann alle Varianten, oder zum Beispiel, das war diese junge Dame aus Köln, die hört wahrscheinlich jetzt zu. Ich will nicht sagen, die war also Psychologiestudentin zu der Zeit. Ich will den Namen jetzt nicht nennen, weil die wahrscheinlich zuhört. Und die hat mich dann angerufen, in der Annonce, habe ich eine Annonce aufgehabt, hatte sie eine Annonce aufgegeben und ich hatte mich drauf gemeldet. Und so kam der Kontakt zustande. So kam der Kontakt 300 Peitschen. Das recht heiß zur Sache. Das heißt, ich bin dann nach Köln gefahren, dann wurde ich da 8 Stunden lang durch Köln gehetzt, das heißt, an die Theke gekettet mit Handschellen und dann frug sie mich in der Kneipe, ob ich gerne Sekt trinken würde und da kam ich natürlich nicht auf die Idee, dass sie natürlich dann Natursekt meinte. Ne? Natursekt ist Urin? Ja, das hat da, das ist ja gesund, das kann man ja. Das hat unsere Kollegin Karm Thomas ja nachgewiesen. Ja, genau. Ne? Genau. Kann man auch nichts gegen sagen. Ja, 300 Peitschenhiebe, das ist auch nicht so schön. Das hat dich aber richtig angemacht und geil. Nein, überhaupt nicht. Nein, aber das ist nicht doch schmerzgeil. Aber warum hast du es dir dann machen lassen? Ja, muss man doch als Sklave erleiden. Was ist denn, nein, komm, jetzt ganz im Ernst. Ich habe bisher immer so verstanden, dass diese Sklavenrolle in Verbindung damit steht, dass man sich dadurch auch erotisiert und sexuell animiert fühlt. Ja. Wenn das bei dir nicht der Fall war, was war es denn dann? Einfach das Sklave sein. Einfach das Sklave sein. Das muss dann in einem Domina-Studio, das sind ja keine Sadistinnen. Mhm. Also das hat mit spielen die Rolle nur. Und die beiden, und die zwei, ich hatte einmal eine vor 20 Jahren ungefähr, in einer Beziehung von 2 Jahren, das war eine gleichaltrige, und dann diese Dame hier aus Köln, die war 16 Jahre jünger als ich, ich war 42 und sie war 26. Also hat es bei dir keine sexuelle Komponente? Nein. Sag mir noch ein Beispiel, also die Hiebe jetzt, die Hunde mit der Hundepeitsche, was noch? Ja, mit heißen Kartoffeln, alles, was man sich vorstellen kann. Ja, also du sagst ja so, alles, was man sich vorstellen kann. Das können wir, die wir nicht so gestrickt sind, uns alles gar nicht vorstellen. Was denn bitte schön mit heißen Kartoffeln? Ja, mit heißen Kartoffeln, die werden heiß gemacht. Und dann? Dann wird man die Augen verbunden und man weiß es nicht, dass es heiße Kartoffeln sind. Das war das Härteste, weil es keine Narben hinterlässt. Und dann wird einfach die Kartoffeln werden heiß gemacht, durchgeschnitten und dann auf den Körper gelegt. Auf den ganzen nackten Körper? Ja. Ganz heiße Kartoffeln, die gerade aus dem kochenden Wasser kommen. Ja, und man weiß nicht, was es ist, weil man die Augen verbunden hat. Und das hast du alles ausgehalten? Ja. Weil du gerne Sklave warst? Ja. Und ein Sklave das auszuhalten hat? Ja. Sag noch einmal. Aber es waren Sadistinnen. Das heißt, also, die Frauen waren Sadistinnen. Sag mir mal noch ein Beispiel. Bitte? Sag mir mal noch ein Beispiel. Ja, Damensekt, wie sagt man so, als Toilette dient. Also nur Urin. Das musstest du trinken, oder was? Ja, das ist auch nicht ungesund. Er sagt das so, als würden wir das ganz selbstverständlich alle uns vorstellen können. So, du warst also lange ein Sklave, jetzt bist du 48 Jahre alt und bist es nicht mehr. Warum bist du es jetzt nicht mehr? Ja, weil es nicht mehr reizvoll ist. Warum ist es nicht mehr reizvoll? Weil es sicherlich keine gibt, die das anspruchsvoll erfüllen könnte bei mir. Bist du jetzt ein ganz normaler, selbstbewusster Bürger wieder? Ja. Ja. Nee, jetzt kommt es natürlich mit dem, ich habe jetzt Kontakte zu dominanten Damen und vermittle denen übers Internet. Das heißt also, spiele ich solchen Leuten das zu. Das mache ich also jetzt auch schon ab und zu mal. Also, kurioses Leben, was du geführt hast. Da habe ich ja immer noch. Ja, oder immer noch, genau. Was man auch nicht so alle. Ich habe ja viel Zeit. Ich bin ja pensionierter Telekom-Beamter. Aha, mit 48 Jahren. Ja, das mag jetzt keiner wissen. Gut, wir schneiden das wieder raus. Komm mal halt zu. Na gut. Marco, danke für deinen Anruf. Es war ein bisschen skurril, mit dir zu reden, aber ich glaube, wir haben alle... Das war noch nicht skurril. Da, ein bisschen schon, weil wir hören... Das ist ganz normal, da gibt es eine ganze Industrieleben davon. Ich weiß, aber das ist ja nicht so also das Thema... Also zum Beispiel das mit dem Cybersex. Wenn man eine dominante Anzeige ins Internet stellt, ja, Da hat man unterhalb von 4-5 Tagen 300-400 Zuschriften. Wahnsinn, Wahnsinn. Was alles so unter den Decken rumort, ne? Ja, ja. Und das mit dem Internet, da kenne ich mich also auch recht gut aus. Und das mit dem Cybersex ist ja schon existent. Ich danke für diesen Anruf. Ja. Und wünsche dir einfach alles Gute. Alles klar, danke. Tschüss, Marco. Das war Marco, unser erster Anrufer heute. Ich will euch noch ein bisschen was vorlesen, was wir an Faxen oder E-Mails bekommen haben. Und zwar das erste Fax bezieht sich auf unsere gestrige Sendung. Gestern hatten wir das Thema Überfälle. Und Klaus Peter aus Duisburg schreibt: Hallo Domian, ich meine, die Strafen für derartige Verbrechen, die deine Anrufer dir erzählt haben, sind heutzutage viel zu lasch. Für solche Überfälle wäre ich Richter von Beruf, durchaus lebenslange Haftstrafen ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung verhängen. Für Morde aller Art würde ich auch die Todesstrafe oder auch die Todfolter einführen. Solche Gangster müssten genauso qualvoll und noch grausamer sterben wie ihre armseligen Opfer. Das ist die persönliche Meinung von Klaus aus Duisburg. Vielleicht ein Wort von mir dazu, Klaus. Ich weiß, wenn du mich kennst, auch, dass ich durchaus auch ein Freund der härteren Gangart bin. Aber ich glaube, dass man den Rachegelüsten auf keinen Fall freien Lauf lassen darf. Dann kommen wir wieder in einen Staat oder in ein Staatsgebilde oder in ein Selbstverständnis, das, glaube ich, nicht gut ist und das weit weg von dem führt, was die Menschheit oder die Zivilisation, die wir jetzt haben, erreicht hat. Das war zur gestrigen Sendung und dann habe ich einen Fax bekommen von Ben, der schreibt: Lieber Domian, ich heiße Ben, bin 16 Jahre alt und finde deine Show fast perfekt. Kompliment, auch euer Radioprogramm 1 Live ist ganz okay. Deine Talkshow Domian finde ich unter anderem so gut, weil dort auch Omas und Opas mitmachen. Meistens finde ich das sehr interessant, was die so erzählen. Die haben halt schon so viel erlebt. Ich habe keine Oma und keinen Opa. Vielleicht vermisse ich deshalb solche Gespräche auch. Grüße mal die Alten herzlich von mir, dein treuer Fan Ben. Also ihr lieben alten Leute draußen im Lande, ich grüße euch ganz herzlich von dem Ben. Jetzt machen wir weiter und ich bin verbunden, ebenfalls 16 Jahre, mit Thomas. Ich grüße dich. Hi. Hallo Thomas. Kann ich Domian sagen? Ja klar. Kann ich Thomas sagen? Du weißt mein Problem oder so? Nee, ich weiß gar nichts. Du hast gar nichts? Nee. Also stell ich das mal kurz vor. Und zwar, ich bin 16. Mhm. Ich habe eine Freundin, mit der ich seit so etwa 1,5 Jahren zusammen bin. Mhm. Die ist ein Jahr jünger, sie ist 15. Mhm. Und das Problem ist halt, dass sie zwar seit 2 Monaten schwanger ist. Mhm. Ich habe es vor 3 Wochen erst erfahren. Mhm. Und das Problem, was sich jetzt halt stellt, ist, dass wir halt da so schon mal, ja, sehr lange drüber geredet haben. Mhm. Und dass wir halt eher dahin tendieren, das Kind zu halten. Mhm. Nur halt die Eltern ihrerseits und meinerseits halt dagegen sind. Und jetzt wollte ich halt um Rat fragen. Das heißt, die Eltern sind informiert? Ja. Beide Eltern, also deine Eltern und die Eltern deiner Freundin? Ja, die haben auch schon also miteinander gesprochen, also telefonisch. Mhm. Also die wissen Bescheid, ja. Mhm. Gab es dann auch schon mal ein Gespräch in ganz großer Runde, wo alle Eltern und ihr beiden auch daran beteiligt wart? Nein, das gab es so in diesem Maße nicht, nein. Mhm. Also beide Eltern... Parts, also deine und die Eltern deiner Freundin, sind eigentlich dafür, das Kind abtreiben. Ja, eigentlich schon, ja. Ja, eigentlich heißt ja, ne? Ja, ja. Mhm. Hast du denn mit deinen Eltern darüber auch schon, zumindest in eurem Familienkreis, offen gesprochen und diskutiert? Ja, ich hab's probiert, sagen wir es so. Was heißt probiert? Ja, ich hab das Thema versucht anzuschneiden und wir haben auch darüber gesprochen, nur halt... Meinten sie, dass wir sind ja noch Schüler, mhm. sie und ich, wir gehen nach der Schule. Mhm. Und dass wir von dieser Seite erstmal finanziell das Kind nicht halten können. Mhm. Und zweitens auch mit dem Zeitaufwand das nicht hinbringen können. Mhm. Mhm. Und deshalb wäre es eventuell besser, das Kind halt abzutreiben, beziehungsweise, mhm. weil wir auch noch so jung sind mhm. und keine Erfahrung haben, mhm. beziehungsweise jetzt aufs Leben bezogen, um das Kind zu erziehen. Und das ist halt entweder ein deren Eltern oder meinen Eltern hängen bleibt. Mhm. Wie sind die Argumente von den Eltern deiner Freundin? Weißt du das? Hat deine Freundin dir das erzählt? Nein, das weiß ich halt nicht, aber wir reden halt darüber, des Öfteren. Also du und deine Freundin? Ja, ja, klar, mhm. Das ist ja Thema. Na klar, logisch. Und so meinten die halt auch, dass es halt, also die sind eher böse darüber, dass sie jetzt schwanger ist. Mhm. Also das sind eher Vorwürfe als... ja, gut, mit Vorwürfen kommt man natürlich nicht weiter, ne? Ja, deshalb bin ich in meiner Sicht jetzt schon froh, dass meine Eltern mir da wenigstens Vorschläge machen, beziehungsweise Argumente liefern. Das heißt, dass die Eltern deiner Freundin gar nicht ordentlich mit deiner Freundin reden, sondern einfach, dass das mehr eine Beschimpferei ist und... Ja. Das Problem ist natürlich, dass deine Freundin auch noch minderjährig ist, ne? Ja, ja, schon klar, aber... Das ist in der Tat ein sehr schwieriges Problem. Und wenn beide Eltern, Teile, deine Eltern, ihre Eltern, sagen, sich darauf quasi geeinigt haben, habt ihr, soweit ich das einschätzen kann, vor allen Dingen, da das Mädel noch minderjährig ist, auch keine Möglichkeiten, das zu verhindern. Ich glaube, dass es so ist. Ich bin fast sicher. Mhm. Ist natürlich sehr schlimm, jetzt, wenn ihr beide sagt, gut, ihr seid nur super jung, aber es... gab immer wieder auch ganz junge Pärchen, die das geschafft haben und auch mit Hilfe. Schöner wäre es natürlich, wenn jetzt eure Eltern sagen würden, na gut, das ist passiert, das hätte nicht passieren dürfen, aber wir raufen uns alle zusammen und wir kriegen das kleine Baby schon durch irgendwie. Ne? Und ich meine, also es hat ja schon manchmal zwischen meiner Freundin und mir geknistert so, so Streit oder so, aber jetzt in der letzten Zeit merke ich, dass es irgendwie zusammenwächst, stark. Ja, dass euch das vielleicht auch zusammenschweißt, jetzt dieses Problem. Ne? Für deine Freundin, die nun erst 15 Jahre alt ist, für die war das auch gar kein Thema von Anfang an, dass sie für sich sagte, ich will das haben, auf jeden Fall? Naja, ich weiß ja nicht, von dem Standpunkt aus gesehen, dass es mir erst vor 3 Wochen gesagt hat, seit 2 Monaten schwanger ist. Weiß ich ja nicht, ob sie es vorher gewusst hat oder so, aber ich glaube wohl, dass sie denn doch jetzt für das Kind das haben möchte. Es ist natürlich alles hochproblematisch, das ist dir ja auch klar, ne? Ja, deshalb frage ich dir um Rat. Es wäre auch gut, aber ich weiß nicht, ob man der Elternwort zu bewegen kann, geschweige denn zwingen kann, wenn vielleicht deine Freundin mit dir und ihren Eltern mal zu einer Beratungsstelle gehen würdet, wenn ihr alle gehen würdet. Aber das ist ein sehr kompliziertes Ding, weil sie so jung noch ist. Ne? Ja, und halt schwer finde ich es, beide Elternpaare an einen Tisch zu vereinen. Mit uns beiden noch dazu, dass wir darüber reden. Also Thomas, dass ich dir da überhaupt gar nichts raten kann, so leid mir das tut. Ja. Weil du kannst ja von deiner Seite aus so könntest du ja nichts bestimmen. Du könntest jetzt nicht sagen, ich will es auf jeden Fall haben. Ne? Das ist deine Freundin und die Eltern deiner Freundin, die das halt dann bestimmen. In diesem Fall mehr die Eltern. Und Fakt ist ja halt, dass wenn wir, also meine Freundin und ich, also uns dann für das Kind entscheiden, dass das ja immer noch von den Eltern abhängt, weil so ist es. Genauso wir gehen ja zur Schule genauso und das Geld können wir ja auch nicht aufnehmen. Genauso ist das ja. Jetzt will ich dich nicht auch noch mit Vorwürfen belasten, aber ich muss es trotzdem sagen, vielleicht auch so an die Adresse vieler anderer jungen Leute, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, Mensch? Wie ist es dazu gekommen? Ja, ihr habt doch geahnt. Habt ihr nie was von Verhütung gehört? Ja, doch, aber das erste Mal und dann halt ohne Gummi. Ja, aber das wusstest du auch vorher, ne? Das ja, ja. Also das ist beim ersten Mal passiert? Ja, ja. Also umso tragischer alles, ne? Ja. Traurige, schwierige, problematische Situation, Thomas. Wo es von außen, zumindest auf jeden Fall nicht von meiner Seite aus, einen klaren Ratschlag gibt. Kann ich gar nicht. Gibt's gar nicht. Ich möchte dich aber dennoch mit meiner Psychologin nochmal verbinden, mit der Petra. Ja. Dass du mit der auch nochmal sprichst. Ja. Ja, machen wir das mal so. Ja. Und herzliche Grüße von mir an deine Freundin. Ja, danke. Vielen Dank, danke. Leg mal auf und wir rufen gleich wieder an. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Jetzt frage ich mal ganz keck meine Regie, mit wem geht's weiter? Mit Anna höre ich da. Und da ist sie auch schon. Anna, 24 Jahre, guten Morgen. Ja, schönen guten Abend, Domian. Hallo, Anna. Ich wollte noch was zu dem Thomas sagen. Ja. Und zwar, wenn die beiden sich für das Kind entschieden haben. Also ich denke, dann sollten sie das auch voll durchziehen, weil ich habe auch einen kleinen Sohn. Und ja, das kannst du nicht so leicht sagen. Das Mädchen ist minderjährig noch. Ja, schon. Aber ich denke, wenn man die Verantwortung trägt, miteinander zu schlafen, dann muss man auch die Verantwortung für ein Kind tragen. Also ich denke... Ja, aber hier geht ja die Adresse, die Ansprache geht ja jetzt hier an die Eltern. Die beiden würden es ja auch wollen, ne? Und wenn die Eltern von Anna, Anna heißt sie nicht, die Freundin von dem Thomas, wenn die sagen nein, ist es sehr, sehr schwierig halt. Ne? Ja, aber ich denke, da muss sich irgendein Weg finden lassen. Ich meine, man kann nicht da so ein unschuldiges Kind, wenn die Eltern das Kind haben wollen, kann man nicht so ein unschuldiges Kind einfach umbringen. Ja, aber sie wollen es ja nicht, das ist ja das Schlimme. Das ja, ich meine jetzt die beiden, also die Eltern von dem Kind, der Thomas. Ach so, ja. Von daher. Also, ich finde es auch sehr traurig und schöner, wie gesagt, wäre es, wenn alle jetzt sagen würden, okay, es ist passiert und wir ziehen es durch. Ne? Ja, ganz genau, finde ich auch. Anna, jetzt zu dir und deinem Thema. Ja, mein Thema ist das leidige Thema, die Liebe. Die Liebe. Genau. Anna hat Liebeskummer. Ja, Liebeskummer, nicht direkt. Erzähl mal. Geht so, sagen wir es mal so. Um was geht es genau? Ich bin seit knapp 7 Monaten mit einem Mann zusammen, wo ich sagen kann, ja, also das ist er, der Mann meines Lebens, ja, wirklich, also es klappt von hinten bis vorne, es ist fast alles perfekt, wenn er denn nicht 30 Jahre älter wäre als ich. 30 Jahre? Ja. Oh, das ist eine Stange Jahre. Er ist 54, er ist 54 Jahre alt geworden, genau. Und du bist 24. Ja, genau. Du sagst für dich selbst, das ist so eine, ist es für dich eine Einschränkung? Und du empfindest das ein bisschen als Einschränkung, oder? Ja, ein bisschen, weil ich sag mal so, dass die ganze Außenwelt auf ihn einredet, das kann nicht gut gehen, das geht nicht, ihr seid 30 Jahre auseinander, er ist 20 Jahre oder so mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin zusammen gewesen, die leben auch noch zusammen. Und ja, die leben jetzt noch zusammen? Sie leben jetzt noch zusammen, ja, genau. Würde er denn die Lebensgefährtin für dich oder wegen dir verlassen? Schwere Frage. Ja, ich denke schon, aber sie will es nicht wahrhaben. Also, nee, um sie geht es jetzt gar nicht. Es geht um ihn. Würde er das denn wollen? Ja, er hat sie ja verlassen im Prinzip, ja. Nur sie ist noch nicht ausgezogen, sie hat voll Mietvertrag unterschrieben und... Achso, er hat die Beziehung quasi, beendet? Ja, im Dezember schon. Wegen dir? Nein, er sagte, dass es sowieso nicht mehr gut gegangen wäre, dass er sich sowieso von ihr trennen wollte. Und ich kam halt so, ja, als Auslöser dazwischen, kann man so sagen, ja. Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Ja, lustig. Also... Sie ist eine ehemalige Bekannte von mir es sind beides ehemalige Bekannte von mir und wie kam es denn überhaupt zu dieser Bekanntschaft bei diesem doch enormen Altersunterschied? Ja, nee, durch Zufall. Also sie ist auch jünger wie er und... Was ist er, jünger? Sie ist jünger als er und wir kannten uns ganz gut, sagen wir es mal so. Und ja, irgendwann habe ich gesagt, ja, ich suche eine Arbeit und so, wie das halt so ist. Und dann sagte sie, ja, du könntest ja bei uns im Betrieb anfangen und er sucht da noch jemanden und er rief mich dann auch mal an und er kommt noch vorbei und... Ach so, so fing es an. So fing es an und ich fing dann an zu arbeiten und wir sind früher irgendwie schon mal ausgegangen, aber nur aus Spaß und es war auch ganz lustig und irgendwie, wie ich angefangen habe zu arbeiten, fing es an sehr zu knistern. Von wem ging denn dann der erste Schritt in Realisierung einer Beziehung aus von dir? Ja, das heißt, ich habe einen kleinen Sohn und ich lebte mit dem Vater meines Kindes noch zusammen seit 7 Jahren. Und wie gesagt, ich habe angefangen zu arbeiten und man sagte, ach ja, man könnte ja mal wieder zusammen ausgehen. Das war ja damals ganz lustig. Ich meine, so den allerersten Schritt, hat er den gemacht oder hast du den gemacht? Ja, eigentlich beide. Wir haben gesagt, wir gehen mal wieder aus und dann an den Abend ist es dann passiert. Ach so. Würdest du sagen, dass das jetzt eine richtig, von beiden Seiten, eine wirklich richtig große Liebe ist? Ja. Von seiner Seite zu dir auch. Ja, definitiv. Du bist nicht nur das junge, ich sag's jetzt mal ganz despektierlich, das junge Betthäschen. Nein. Nein. Es hat auch, ich muss dazu sagen, also es hat 6 Monate gedauert, bis wir das erste Mal zusammen geschlafen haben. Also so war es nicht, dass wir jetzt sofort in eine Kiste gehen. Das hast du so fulminant gerade das Gespräch eröffnet und hast gesagt, das ist der Traummann überhaupt. Ja. Es stimmt alles. Es stimmt fast alles außer der Altersunterschied. Ja, ganz genau. Also wir verstehen uns super. Wir haben einen und den gleichen Gedanken. Die Sorge, die du damit verbindest, bezieht sich dir ausschließlich darauf, dass was die Leute so von außen sagen? Oder hast du persönlich auch eine Sorge? Nein, ich habe gar keine Probleme damit. Ich meine, es stimmt, es passt. Ich hab immer gesagt, ich würde niemals heiraten. Mhm. Und mittlerweile sage ich, also wenn er mich fragen würde, ich würde sofort ja sagen, also gar kein Thema. Weil hat er denn gewisse Berührungsängste, sich mit dir zu binden, oder hat er eigentlich auch innerlich, ist er frei und würde sagen, ich würde es gerne tun, egal, dass wir nun so weit auseinander sind? Also ich denke schon, dass er möchte, nur er wird halt von außen sehr viel manipuliert, dass halt von allen Seiten gesagt wird, oh, ihr seid, also die sind fast 25 Jahre zusammen gewesen, haben 25 Jahre fast zusammen gelebt. Und ihr gehört einfach zusammen und das kann nicht gut gehen, das Wasser ist nass, der Himmel ist blau, das kann nicht gut gehen. Und das ist das, was mich so nervt, weil ich meine, wer hat das Recht, sich da einzumischen, wer hat das Recht, sowas zu behaupten? Also Anna, ich glaube ja, natürlich sind Beziehungen, die einen großen Altersunterschied haben, oft anfällig für Probleme, natürlich. Ja, klar. Aber ich glaube andererseits auch, wenn die Grundfrage geklärt ist, nämlich, ist es eine große, wirkliche Liebe zwischen den beiden Menschen, ist es egal, dann wird man diese Probleme, die dadurch entstehen, und es gibt ja viele Sachen, die vielleicht auftauchen könnten im Laufe der Zeit, wird man die auch bewältigen. Und ja, ich finde, dass man dann auch so viel Courage haben sollte, sich gegen die Außenwelt durchzusetzen. Ich weiß, das ist ein großes Vorurteil, man rümpft immer noch die Nase. Aber letztendlich ist es das Ding zwischen den beiden Menschen. Wenn die beiden Menschen für sich ganz klar sind, wir lieben uns und das ist das Hauptding, dann muss man das machen, finde ich. Ja, klar, das wäre alles auch kein Thema, wenn seine Ex-Freundin, Ex-Lebensgefährtin, wie auch immer, sie will es nicht wahrhaben. Also, aber Anna, es ist ein Mann von 54 Jahren. Ja, er fühlt sich aber in gewisser Weise, sie will sich umbringen, sie will dies, sie will ja, das ist aber jenes. Nee. Er fühlt sich in gewisser Weise noch verantwortlich. Gut, aber was das, ich ja auch dann, verstehe. Ja, okay, aber dann muss, wenn er sich wirklich für dich entscheidet, dann muss er diese Sache auch, ich sag jetzt mal, abwickeln können. Ja. Ich habe auch mal Ding durchgezogen. Ich bin nach 7 Jahren bei meinem Lebensgefährten ausgezogen, habe gesagt, ich liebe dich. Ich betrüge meinen Ex-Freund nicht, ich ziehe das voll durch mit allen Konsequenzen, ob ich hinterher alleine bin oder nicht. Vielleicht ist das sogar ein Beweis für dich seiner Liebe und seines Wollens, wenn er all die Probleme jetzt auch in die Hand nimmt und löst. Das muss er letztendlich schaffen und schafft er auch, als reifer 54-jähriger Mann. Ja schon, aber er ist zu lieb für diese Welt. Das ist vielleicht ist er auch zu lasch und zu weich für diese Welt. Das mag schon sein. Aber das ist dann auch kein Kompliment für dich. Letztendlich würde ich in deiner Stelle, wäre ich dann auch stolz drauf, wenn er das so einfädelt und durchzieht, um eure Beziehung aufzubauen. Ja klar, er sagt, er liebt mich über alles. Das ist überhaupt kein Thema. Und sei bloß auf der Hut, ich weiß jetzt nicht, was da vielleicht noch im Hintergrund mitschwingt, sei bloß auf der Hut, dass er nicht versucht, zweigleisig zu fahren. Und dann bist du nämlich irgendwann wirklich das fünfte Rad am Wagen. Nein, das glaube ich nicht. Voll. Ich sag mal. Also generell nochmal gesagt, was das gesellschaftliche Naserümpfen anbelangt, schert euch den Teufel darum. Das tue ich die ganze Zeit. Eure meine Liebe. Mama hat da überhaupt keine Probleme mit, meine Freunde haben da keine Probleme mit. Es ist nur halt alles von seiner Seite. Seine Freunde, seine Verwandte. Gut, dann musst du ihm sagen, er ist ja kein kleiner Junge mehr, Mensch. Was interessieren ihn denn die Verwandten? Was ist denn das für ein Argument? Das tue ich ja die ganze Zeit. Ja, und das muss er dann halt auch. Ich habe gesagt, wir sind keine Uhrwerke, die funktionieren. Was soll das? Also jeder hat sein Leben selbst in der Hand. Ich hoffe sehr für dich, dass er da eine klare Stellung bezieht und sich zu euch bekennt. Und dich auch ein bisschen fernhält von dem ganzen Kram, der da auf ihn einströmt. Für euch, für eure Liebe. Ja, viele sagen auch, ja, wir kennen welche, die waren auch so weit auseinander und irgendwann gibt es Probleme. Ich will ja auch nicht verneinen, dass es da irgendwann mal irgendwelche Probleme gibt, was die Freizeitgestaltung angeht oder irgendwas. Aber ich meine, Liebe kennt kein Alter. So meine ich das auch. Und ich hoffe, dass er dir das so signalisiert und dass ihr ein gutes Paar werdet. Ich hoffe. Liebe Anna, alles Gute. Könnte ich vielleicht mit deiner Psychologin gehen? Ja, sehr gerne, natürlich. Ja, das wäre natürlich super. Natürlich. Leg mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, alles klar. Jo, danke tschüss. Dir, dann sind wir super, wollte ich noch sagen. Dankeschön. Okay, tschüss. Danke, tschüss. So ihr Lieben, ich warte immer noch auf Anrufe in Sachen Cybersex und Sex und Internet. Wer von euch hat Sex im Internet? Wie auch immer, wie funktioniert das? Wie macht ihr das? Oder wer von euch hat vielleicht Sex bedingt durch das Internet? Irgendwie, dass das Internet so zwischengeschaltet ist. Erzählt mir mal davon. Ich bin ganz gespannt. Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Apropos Fax. Ich habe ein Fax bekommen von Christina, Marion, Marco und John. Und die schreiben: Domian, wir lieben dich, bleib wie du bist, aber warum steht eigentlich ständig dieser Porzellanhirsch dahinter dir? Hat er eine symbolische Bedeutung für dein Inneres? Ja, das hat er. Er hat eine symbolische Bedeutung für mein Inneres. Christel, ich grüße dich herzlich, 50 Jahre alt. Hallo. Hallo Christel. Domian. Ja. Ich rufe aus Florida an. Nein. Ja. Ich glaub's nicht, aus Florida? Ja, und wir hatten schon mal vor 4 Wochen beide gesprochen und ich sollte mich noch mal melden. Mensch, du bist die Berlinerin. Ich bin die Berlinerin, ja. Die sich verknallt hat. Die, jawohl, die sich verknallt hat. Und die alles aufgeben will, in Berlin alles aufgeben will? Ja. Um zu ihrem Freund nach Florida zu ziehen. Ja. So war das, ne? Genau so ist es. Und ich bin jetzt seit 4 Wochen hier. Ja. Und ich hab's nicht bereut. Jetzt sagen wir noch mal ganz kurz für die Leute, die damals nicht dabei waren, sich nicht erinnern können. Du hast diesen Mann während einer Urlaubsreise kennengelernt. Genau, ich war von einer Freundin eingeladen worden, die kenne ich von Berlin her. Mhm. Und nach ein paar Tagen habe ich meinen Freund kennengelernt. In Amerika damals auch, ne? Damals, jetzt hier in Orlando, ja. Genau. Mhm. Genau, und wir waren 5 Tage zusammen. Aber nur 5 Tage? Nur 5 Days, ja. Das war ja das Kuriose daran. Dann bist du zurückgeflogen nach Berlin. Ja. Und hast dich gefühlt wie ein junges Mädchen. Genauso, und mein Frank auch. Und dein Frank auch. Und dann hast du in Berlin gesessen, hast gegrübelt und der Frank hat gesagt, komm nach Florida. Genauso ist es. Und da hab ich noch zu dir gesagt, wir haben uns ja damals davor unterhalten, Mensch, Christel, sei vorsichtig, nach 5 Tagen kann man das ja vielleicht alles nicht so entscheiden und alles aufzugeben, Wohnung aufzugeben. Wie war das? Also Wohnung habe ich noch nicht aufgegeben. Aber das ist geplant. Die Wohnung habe ich noch. Die hast du noch. Die Arbeit. Die Arbeit hattest du aufgegeben, ganz genau. Ja. Was ja unter Umständen noch mehr Gewicht hat, ne? Ja. So, nun bist du 4 Wochen da. Nun erzähl uns, wie ist es mit deinem Frank? Super, super. Happy, Schmetterlinge immer noch im Bauch. Und es ist so, als wenn ich schon immer hier gewesen wäre. Es ist unglaublich. Ja, es ist unglaublich. Und Frank ist seit wann? Seit 1994 Witwer. Ja. Und er hat immer gesagt, er möchte keine andere Frau mehr und er hat mich gesehen. Ja. Und wir beide erzählt, er spricht Deutsch, aber eben gebrochen. Ja. Aber wir verstehen uns super. Du sprichst ein bisschen Englisch? Ich spreche eigentlich so gut wie kein Englisch. Kein Englisch. Aber, das heißt so ein bisschen? Aber ich bin im Lernen. Im Lernen. Im Jetzt Lernen, sag ja. mir doch nochmal, wie alt der Frank ist. Ja, der Frank ist 20 Jahre älter. Der ist 70. Er ist 70 und das die Anna war ja vorher, nicht? Mhm. Aber da müsste der Mann sagen, so, jetzt ziehen wir zusammen und dann und lasse doch 30 Jahre älter sein. Genau. Also nicht, genau. Aber da muss man... Aber der Mann muss auch klar eine Richtlinie angeben, ne? Und sich, genau so und ist es, der und nicht dem Mädchen noch die Ohren voll jammern, wie schwierig das ist mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Ja, ne? Genau so ist es. Jetzt, dein Frank, ne, so heißt er ja, ja, ist wohlhabend, ne? Das heißt, ihr beide könntet von seiner Pension leben? Ja. Das geht? Das geht, ja, sonst und würde das auch gar nicht gehen, glaube ich. Ist klar. Ist er sehr wohlhabend? Wohnst du jetzt in einer tollen Villa in Florida? Oder wie? Naja, Villa... Also in einer Villa im schönen Haus. In einem schönen Haus? In einem sehr schönen Haus. Und es ist Florida und die Sonne scheint immer? Es ist schön warm? Was meinst du, wie wir dich alle beneiden? Genau so ist es. Orlando, Walt Disney, SeaWorld. Genau. Genau. Aber wenn man dann in so ein ganz fremdes Leben hineinkommt, der Frank hat sicher Freunde, hat Verwandte. Das ist ja, eine ganz fremde Welt für dich. Wie kommst du damit zurande? Gut, weil... Die Freunde haben mich sehr gut aufgenommen, obwohl ich sehr wenig Englisch spreche. Und jetzt habe ich noch den Vorteil, meine Freundin hat Meine Freundin hat hier sehr viele Freundinnen und wir sind im deutschen Club. Ach so, du kannst also ab und zu auch mal Deutsch reden und fühlst dich da so sprachlich ein bisschen zu Hause dann auch. Ja, da war ich heute gerade wieder zu einem Geburtstagsbrunch eingeladen und da waren nur die Frauen. Und am Sonntag hatte von einer Deutschen der Mann Geburtstag, die hat auch eine Party gemacht. Da waren wir auch. Also man wird hier, wenn man einen Freundeskreis hat, sehr viel eingeladen. Und sehr freundlich aufgenommen auch. Und sehr freundlich, also auch die Amerikaner, also das ist unwahrscheinlich. Ja, es ist wirklich ein sehr gastfreundliches und sehr freundliches Volk, das muss man wirklich sagen. Also bei aller Kritik den Amerikanern gegenüber, also es ist sehr, ein sehr freundliches Volk. Wenn man dort auf Reisen ist und wenn man zu Gast ist bei den Leuten. Ja, genau. Irgendwie. Genau so. Jetzt habe ich gerade das so gesagt mit dem Wetter. Wie warm ist es denn im Moment bei euch? Im Moment ist es so 23 Grad noch und die Sonne sieht man nicht mehr, aber es ist noch hell. Es ist noch hell. Wie viel Uhr habt ihr? Wir haben jetzt kurz nach 7:30. Kurz nach 7:30, 23 Abend. Grad, ist doch ein Traum, ne? Und tagsüber wahrscheinlich dann viel wärmer noch, ne? Ja, aber wir haben jetzt das Glück, dass es nur so bis 26 Grad sind. Also ideal, ne? Ideal. Ja, ideal, ideal. Sag mal, Christel, wie sieht's denn nun, wie soll's weitergehen? Du bist jetzt seit 4 Wochen da unten, die Arbeit hast du in Berlin aufgegeben, deine Wohnung hast du noch, wie soll's weitergehen? Ja, wir wollen uns auf jeden Fall, und ich habe ein Halbjahresvisa, erstmal, wie es weiter wird. Also bis zum halben Jahr und dann kann ich noch mal ein halbes, also ich kann das verlängern und dann müssen sehen, ob wir uns in einem halben Jahr oder in einem Dreivierteljahr noch weiter so gut verstehen. Wäre denn eventuell, wenn es alles richtig gut läuft, wirklich geplant, dass ihr heiratet? Ja, und Frank nickt. Und Frank nickt. Ja, Frank nickt. Das heißt, Frank kann mich auch ein bisschen verstehen. Ja, das kann ich. Ja, das würde dann ja bedeuten, Christel, dass du deine Zelte ganz abbrichst in Berlin, ne? Und die Wohnung auch aufgeben würdest. Aber da müssen wir jetzt vielleicht noch gar nicht groß drüber reden. Nein. Ich finde schön, dass ihr euch so toll versteht, obwohl ihr so fremde Menschen wart, ne? Ja. Kann man ja so sagen. Und ich drücke euch und dir nur die Daumen, dass ihr euch weiterhin so gut versteht und du vielleicht eine tolle Hochzeit demnächst in Florida erleben wirst. Ja. Und ich danke dir, Domian. Und wie versprochen, wir schicken euch noch ein Bild. Sehr gerne, sehr gerne. Da bitte ich sehr drum, ja. Schöne Grüße in die USA nach Florida und schöne Grüße an den Frank auch. Ja, mach ich. Und er grüßt wieder. Dankeschön, alles Gute. Ja. Und Domian, alles Gute für euch und eure Sendung. Euer großer Fan. Das ist sehr lieb. Tschüss. Ja. Bye. Tschüss. Ah, sie sagt schon ganz locker bye. 1:37 schon, ich habe die Pause ganz vergessen. 1:37 und 55 Sekunden, unsere kleine Pause. Und 48 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht, freie Themennacht. Wenn ihr mit mir reden wollt, 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Eugen ist dran und Eugen ist 52 Jahre alt. Ich grüße dich. Moin, moin. Morgen. Domian. Wann hätte ich gesagt, Jürgen? Wie du willst, wie du möchtest. Ja, wir hatten vor Jahren mal miteinander telefoniert, da durfte man dich noch mit Jürgen ansprechen. Aber das darf man jetzt auch, absolut. Ja. Naja, ich kann mich erinnern, dass du Domian vorziehst. Naja. Um was geht's, Eugen? Ja, ich hatte gestern versucht anzurufen, war auch durchgekommen, aber dann kam kein Rückruf und man hatte vorhin dann nochmal versucht, mich zu erreichen. Ging also um Überfälle. Ja. Ich bin vor Jahren mal überfallen worden, vor ungefähr 8-9 Jahren, und zwar von Skinheads. Allerdings eben nicht auf der Straße, sondern in meiner Wohnung. In der Wohnung? Ja. Wie kam es dazu? Ja, das war so eine ganz banale Geschichte eigentlich. Ich wohnte damals in Wattenscheid. Mhm. Das ist also jetzt ein Stadtteil von Bochum. Mhm. Und Wattenscheid war damals die NPD-Parteizentrale in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und es gab in der Stadt sehr viele Skinheads. Mhm. Und bin irgendwann abends ein bisschen durch die Stadt geschlendert und krieg da mit, wie also zwei Skinheads so ein junges türkisches Pärchen anmachen. Mhm. So erst verbal und dann wurde so ein bisschen geschubst und so. Ja, und ich dann dazwischen gegangen. Und hab die Sachen also abgewehrt und auch mit Polizei gedroht und so weiter. Und nach ein paar Minuten haben die beiden sich dann verzogen. Allerdings dabei dann solche Sprüche losgelassen, wie dich kriegen wir noch, du wirst schon noch sehen und so weiter. Ja. Hattest du keine Angst, als du dazwischen gegangen bist? Das ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Und Angst hatte ich auch eigentlich gar nicht. Mhm. Also es kam in dem Moment zu keinen Handgreiflichkeiten oder die haben keine Waffe gezogen oder irgendwas. Nee, es, irgendwie, es waren auch noch andere Leute auf der Straße, mhm. allerdings haben die sich nicht eingemischt, aber es war für die beiden einfach eine Unterzahl-Situation mhm. und da haben sie sich dann wohl verzogen deswegen. Ja, ja. Kannten die dich denn vom Ansehen? Kann vermutet sein, aber ich glaube sie in dem Moment auf jeden Fall nicht. Mhm. Wie ging es dann weiter? Ja, erstmal eine lange, lange Zeit passierte also gar nichts. Bis dann so nach einem Dreivierteljahr bin ich abends mal mit einem Arbeitskollegen im Kino gewesen. Wir sind mit meinem Wagen dahin gefahren. Er hatte seinen Wagen bei mir vor der Tür stehen lassen. Mhm. Und als wir dann vom Kino zurückfuhren, ist er in seinen Wagen gestiegen, ich in meine Wohnung. Und damit war für mich eigentlich dann der Abend so weit gelaufen, bis es dann so ein, zwei Minuten später an der Tür klingelt. Das war so um wie viel Uhr ungefähr? Ja, so halb elf, ja. Viertel vor elf sowas. Ja. Und ich denke, ach, der Blödian hat irgendwas vergessen. Mhm. Macht die Tür auf, entriegelt die und da wird die aufgestoßen und drei grün bejackte Glatzen stürzen rein. Wie waren die, wohntest du da in einem Mietshaus? Oder? Ich wohnte also in einem Hinterhof im Erdgeschoss. Das war, das war also sowas wie praktisch zwei Garagen. Also sie konnten direkt dann vor deiner Haustür stehen? Die mussten ja, nicht irgendwo genau. in einen anderen Eingang vorher rein? Nee, also es war direkt, der Hauseingang war direkt praktisch, führte also auf offenes Gelände. Ne? So, die drangen dann sofort in deine Wohnung, in deinen Flur ein? Ja, also ich habe gar keinen Flur gehabt, das war also direkt sofort das erste Zimmer, das war die Wohnung bestand nur aus zwei Räumen. Mhm, ja. Und dann ging also sofort die Prügelei los, ohne irgendwelche Worte oder sowas, wurde direkt losgeschlagen. Ohne Worte? Ohne Worte, ja. Mit was haben die geschlagen? Ja, einer hatte also einen Baseballschläger dabei und die anderen haben Fäuste und Stiefel benutzt. Also. Wie viel waren es, sagst du? Drei? Drei, ja. Drei. Mhm. Ja, und ich muss dabei sagen, ich hatte also nach dem Vorfall in der Innenstadt, bin ich ein paar Wochen später mal zur Polizei gegangen und habe mal gefragt, weil ich doch so ein bisschen unsicher wurde, ob nicht doch vielleicht was passieren könnte, was man denn da machen könnte. Mhm. Da sagt die Polizei, ja gut, wir können also nichts machen, solange nichts Konkretes passiert ist. Das ist immer die Rechtsprechung hier in Deutschland. Ja. Aber einer der Beamten sagte dann, er wüsste aus Erfahrung, das wäre nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, ich sollte mir irgendwas besorgen, womit ich mich möglicherweise schützen könnte. Mhm. Mhm. Und ich habe mir dann also eine Gaspistole besorgt. Ja. Und als diese drei dann an dem Abend eindrangen, bin ich also so im Zurücktaumeln, habe ich es also noch geschafft, diese Gaspistole in die Hand zu nehmen und abzufeuern. Mehrfach wohl. Also und das heißt, du hattest ja sogar griffbereit irgendwo liegen. Richtig. Als hättest um der Ecke stand bei mein Schreibtisch und da lag die also drauf. Mhm. Dann hast du abgefeuert. Dann habe ich die abgefeuert, ganz genau. Und das Witzige ist, die Schüsse haben also Nachbarn gestört, wie sich später herausstellte. Mhm. Die haben dann die Polizei gerufen und bei gewissen Delikten ist also die Polizei unheimlich schnell, vor allen Dingen eben, wenn es um Waffengebrauch geht. Ja. Aufgrund dieser Meldung ist dann wohl die Polizei innerhalb von 5 bis 10 Minuten am Tatort erschienen. Waren die denn dann noch da? Nein, die sind dann weg. Das habe ich allerdings alles erst später erfahren. Also sie sind direkt, nachdem du geschossen hast, sind die abgehauen? Das weiß ich nicht, ob die direkt abgehauen sind. Die haben wohl noch auf mich eingeschlagen. Ich habe also das Bewusstsein verloren. Ach so, ach so. Bin 3 Tage später im Krankenhaus aufgewacht und habe danach dann erst diese ganze Geschichte im Nachhinein. 3 Tage später erst im Krankenhaus aufgewacht? Ja. Das heißt, die haben dich aber sehr schwer verletzt. Ja, die haben also auch auf den Kopf geschlagen und getreten. Ja. Und dadurch. Welche Verletzung hattest? Ja, ich hatte also Prellungen, schwerste Prellungen, Gott sei Dank keine Brüche. Mhm. Und ich hatte dann allerdings wohl durch diese Schläge auf den Kopf so eine Art Blutgerinnsel oder sowas hatte sich gebildet. Mhm. Und das hat wohl für diesen Koma-Zustand gesorgt. Mhm. Und auch für eine ungefähr halbjährliche linksseitige Lähmung. Ach du lieber Gott. Ja. Aber man kann sagen, dass diese Pistole wahrscheinlich dich gerettet hat. Richtig. Ne? Vielleicht vorher noch schwereren Verletzungen. Ja, ganz genau. Ich bin also gar nicht dazu gekommen, irgendwie zu schreien, um Hilfe zu rufen oder sonst irgendwas. Das heißt also, wenn ich nicht geschossen hätte in dem Moment... Hätten sie dich vielleicht totgeschlagen? Möglicherweise wäre ich zumindest an den Verletzungen vielleicht an Ort und Stelle gestorben. Ja, das ist möglich. Sind diese... Täter gefasst worden? Die sind ungefähr ein halbes Jahr später gefasst worden. Mhm. Wie gesagt, also die Polizei kannte die Szene vor Ort. Und so, jetzt stellen wir uns auch die Frage, wie wir uns die gestern immer gestellt haben und oft mit Entsetzen dann die Antworten gehört haben. Zu was sind die verurteilt worden? Die drei sind also verurteilt worden zu Strafen zwischen 1,5 und 2,5 Jahren. Wie stehst du dazu? Findest du diese Strafe... Ja, ich meine, es ist schon komisch, wie also die deutsche Justiz manchmal urteilt. Reißt du also einen Zigarettenautomaten von der Wand, gehst du sofort per Handschellen in den Knast und jetzt kommst fast in Sicherungsverwahrung und begehst du Körperverletzung oder Totschlag hier in Deutschland, dann hast du also eine große Chance, relativ schnell wieder rauszukommen. Mhm. Da ist schon eine große Diskrepanz, finde ich, in diesem Land. Also bist du auch jemand, der dafür plädiert, dass solche Straftaten härter bestraft werden? Ja, zumindest, dass also bei gewissen Dingen eben nicht vielleicht irgendwie eine Strafermäßigung nach 2/3 oder sowas erfolgt oder so. Aber es gibt natürlich viel, viel härtere Fälle. Ich meine, ich habe im Grunde genommen noch Glück gehabt dabei. Warst du dann bei der Gerichtsverhandlung dabei? Warst du da schon wieder fit? Die Gerichtsverhandlung finden ja heutzutage nicht so schnell statt. Natürlich, ja. Das war ja. Ungefähr 1,5 Jahre nach dem... Ach, so lange hat sich das mitgebracht. Ja, ja. Ja, weil zwei von denen also auch schon einschlägig bekannt und vorbestraft waren. Und haben dann die Ermittlungen sich da noch auch ein bisschen hinzogen. Verstehe. Da wurde also nicht nur meine Sache verhandelt, sondern gleichzeitig mehrere Sachen. Ich war so sogenannter Nebenkläger. Ach so, und dann für mehrere Sachen dann nur 1,5 Jahre. Ja, richtig. Na, klasse. Haben die wenigstens Reue gezeigt oder haben sie dich noch schäbig angelacht? Nee, das nicht, aber Reue gezeigt haben sie auch nicht. Mhm. Hast du danach eigentlich nochmal Angst gehabt, dass vielleicht von Kumpels dann eine neue Racheaktion droht? Nee, Angst muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich überhaupt nicht. Mhm. Allerdings bin ich auch heute noch vorsichtig, weil ich weiß, das hatte ich vorhin in dem Vorgespräch auch schon gesagt, was vielen Leuten wahrscheinlich nicht bekannt ist, diese radikalen Nazi-Gruppen, die führen sogenannte schwarze Listen. Mhm. Von sogenannten Partei- oder Gruppenfeinden. Mhm. Und ich weiß, dass ich also heute noch da auf der Liste stehe bei denen. Woher weißt du das? Ich hatte vor 1,5 Jahren Kontakt mit der Polizei, habe ich also von denen eine Warnung gekriegt. Mhm. Da war in Duisburg ein Fall, wo ein Rentner in einem Park erschlagen wurde von Skinheads und im Rahmen der Ermittlungen haben sie solche Listen gefunden und mich dann darauf nochmal angesprochen. Also du hast Glück im Unglück gehabt, ne? Kann man sagen. Ja, das heißt, ein bisschen bleibt mir noch, weil ich habe also in manchen Dingen so ein bisschen Erinnerungsschwierigkeiten. Ich habe auch eine Zeit lang nach dem Überfall sogar engste Freunde nicht als solche wiedererkannt. Ist das wahr? Und heute nach 8 Jahren immer noch spürst du das etwas? Es gibt Dinge, wo ich also mich nicht richtig oder sogar gar nicht dran erinnern kann. Ne? Wie schlimm. Naja, gut, aber es ist halt vielleicht eine geringfügige Folge, aber es ist halt auch eine Folge davon. Ja, ich gehe mal davon aus, dass die Dinge, an die ich mich nicht erinnere, vielleicht auch gar nicht so wichtig waren. Ja, so kann man das natürlich gut sehen und das hilft einem vielleicht auch weiter, damit dann umgehen zu können. Ich danke für deinen Anruf und wünsche alles Gute, Eugen. Ja, wird schon klar gehen. Ich muss dabei sagen, ich würde es wieder machen. Das ist sehr, sehr respektvoll, finde ich, was du da sagst. Stichwort Zivilcourage. Das sagen nicht alle Leute, oder sagen die wenigsten Leute. Die wenigsten gehen weiter und haben Angst um ihr eigenes Leben und ihre eigene Gesundheit. Ja, das ist ja das Problem, warum in diesem Lande so viele solche Sachen passieren können. Ich glaube, dass das gar nicht ein deutsches Phänomen ist. Ich glaube, dass viele Menschen so gestrickt sind auf der Welt. Ne? Ja, allgemein. Nur es gab Zeiten, wo das nicht so extrem war, fand ich. Ja. Alles Gute. Okay. Tschüss, Eugen. Tschö. Anja, 33 Jahre alt. Upsala, ja, da bin ich. Upsala, hi. So, grüß dich. Anja, über was unterhalten wir uns? Du, über Cybersex. Nein, endlich. Ja. Ich höre aber so viel von meinen Bekannten und Freunden. Ja. Und du bist auch eine Frau, die sich im Internet sexmäßig rumtreibt. Ja, das ist witzig. Nein, das ist heute eigentlich der erste Tag gewesen. Nein. Und ich mache den Fernseher an und bin also eigentlich gerade am Aberregen. Und du sagst, du willst was hören über Cybersex. Aberregend im wirklichen Sinne. Ja. Du hast also, erzähl uns, was ist passiert. Naja, das ist ganz witzig. Ich war im Chat und dann haben wir einfach, also habe ich einen Menschen gehabt, einen ganz lieben, und wir haben einfach nur so hin und her getickert. Mhm. Also erklär mal für die Leute, die sich da nicht so auskennen. Chatten heißt, dass man sich quasi unterhält, aber man nicht per Sprache, sondern man tippt immer Frage und Antworten in den Computer ein. Richtig. Und der andere kann das dann lesen. Ne? Richtig, genau. Und andere können das nicht lesen. Also wir haben uns alleine lesen können nur. Mhm. Es gibt ja auch Chatrooms, wo die anderen nicht mitlesen können. Aber man kann sich da so privat separieren. Ne? Richtig, genau. Und da waren wir drin und dann waren wir plötzlich am Strand und sind da so im Spaß umhergekullert und plötzlich kam man sich halt näher. Also in der Fantasie so, ne? Mit dem in Strand. Der Fantasie, ja, man schreibt es so, ich spüre jetzt deinen Körper, der ist schön warm und heiß, und dann sind wir ins Wasser gepurzelt und haben das eben halt so richtig schön durchlebt, bis es eben halt dann wirklich immer heißer wurde und man sich eben halt körperlich näher kam und berührte. Und immer in der Fantasie, ne, muss man sagen. Alles in der Fantasie, immer nur geschrieben und geschrieben. Und das macht einen dann körperlich richtig geil? Du, ich war auch erstaunt. Ich habe das wirklich das erste Mal heute erlebt. Mhm. Und ich bin richtig heiß geworden und dachte, was ist los? Ich lebe in einer Beziehung, muss ich dazu sagen. Ach, das auch noch. Und mein Partner ist halt unterwegs. Ja, also bist deinem Partner irgendwie fremdgegangen gerade? Irgendwie, nicht so richtig, aber irgendwie. Ja, doch, das ging ja noch weiter. Das ist ja irgendwo, also wir haben also dann richtig per Tippen Sex gehabt. Mhm. Ich habe ihn verwöhnt, er hat mich verwöhnt. Also und dann, man nimmt dann richtig so die vulgären Worte auch in den Mund. Nein, also wir haben das eigentlich sehr, sehr feinfühlig gemacht und ich weiß nicht, ob ich das jetzt nennen kann. Er hat also bestimmte Worte benutzt für die Geschlechtsteile. Mhm. Also ganz putzig und süß. Sag uns doch mal ein putziges Wort, was er gesagt hat. Also er sagte zu mir, ich schlecke jetzt deine Prinzessin. Das ist doch wunderbar. Ja, und... Wie und süß, ich schlecke jetzt deine Prinzessin, das mag ich mir. Richtig, und er... Und du, was hast du gesagt, was schleckst du? Naja, dann war das natürlich der Prinz, ist ja klar. Wie süß. Ja, das ist also sehr hübsche Wesen. Putzig. Und es war also... Dann wurden also Prinzessin und Prinz geschleckt. Ja, genau. Ja. Und es wurde so erotisch, dass ich irgendwann dann sagte, du, tut mir leid, ich muss mal kurz aufs Bett gehen. Ich habe mich dann selbst befriedigt, es ging nicht anders. Du hast dich nicht vor dem Computer selbst befriedigt? Nee, das ist so eine blöde Situation, fand ich. Also irgendwo hatte ich halt auch das Gefühl, man kann mich beobachten vom Nachbarhaus. Ach so. Ja, und das wollte ich dann doch nicht. Aber der Arme, dann bist du auf das Bett gegangen und er las dann ja nichts mehr, er musste dann einfach abwarten. Ich habe ihm aber gesagt, ich gehe jetzt auf mein Bett und mach's mir, tut mir leid, aber ich muss es mir machen. Mhm. Und bin dann auch, was weiß ich, 3 Minuten, 4 Minuten später wieder zurückgekommen und er schmunzelte dann, als ich mich dann meldete und er sagte, weißt du was, wir sollten telefonieren. Genau. Ja. Genau. Na? Und habt ihr dann telefoniert? Naja, ich habe mich erst geziert. Ich dachte, oh Gott, also das ist ja schon ein bisschen hart. Ich habe einen Freund, der nun gerade mal unterwegs ist. Lass mich eben kurz dazwischen fragen. Hattest du ja schon deinen Orgasmus auf dem Bett gehabt? Den hatte ich schon. Hattest du überhaupt dann noch Lust auf ein Telefonat? War das Interesse noch da? Ja, das war ganz komisch. Also ich habe das erst abgeblockt, habe gesagt, nee, das geht mir dann zu weit. Irgendwie ist mir das dann doch zu intim, die Stimme noch zu hören. Genau, es ist realer, ne? Richtig, viel realer. Und dann hat er aber mit wunderbaren Worten, also es ist ein Künstler, dieser Mensch. Mhm. Ich nenne aber den Namen nicht. Nein, den wollen wir auch gar nicht wissen, das war... Ja, und dann vielleicht noch so eine halbe Stunde getickert auf dem Computer. Ja. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich rufe dich aber an, weil ich habe einen Freund und wenn du hier mal anrufst, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Und du hast angerufen. Und dann habe ich so eine halbe Stunde später angerufen, eine traumhafte Stimme. Hatte er denn eigentlich inzwischen auch einen Orgasmus gehabt? Ja, er hat mir also auch gesagt, also als ich weg war, ich habe ihn also genauso erregt. Er hat sich dann auch selbst befriedigt und hatte halt weiterhin Lust. So. Ja, ist ein Jahr älter als ich. Er wollte jetzt die zweite Runde einleiten. Am Telefon dann. Mhm. Und gab es eine zweite Runde am Telefon? Ja, also wir haben erstmal ganz normal geplauscht, ganz interessant. Und irgendwann ging es dann halt wieder los. Und ich habe mich erstmal auf der Couch, habe ich es mir bequem gemacht. Mhm. Und wir haben dann geträumt, dass wir einen Rotwein zusammen trinken, etc., etc. Und irgendwann habe ich dann gesagt, du weißt, ich fühle mich hier beobachtet, ich gehe jetzt in mein Bett runter. Und dann ging es wieder los. Und dann ging es wieder fürchterlich los. Wie lange hat denn jetzt diese ganze Aktion, die Cybersex-Geschichte mit dem PC und das Telefon, wie lange hat das alles gedauert? 4,5 Stunden. 4,5 Stunden. Und du bist gerade quasi fertig geworden, kurz vor eins. Du, das ist also verrückt. Ich bin um 12:30 fertig geworden und... Und mach dann den Fernseher an, weil ich dachte, ich habe ja immer noch gezittert. Und dann sagst du gerade diesen Satz. Ich wusste das, Anja. Ich habe das irgendwie mitgekriegt, dass du da Schweinereien machst. Ich denke mir das. Und das fand ich so komisch. Und bin ich zitternd wieder hoch und habe dann dieses Fax schnell geschrieben. Ach, du und hast wurde das auch prompt zurückgerufen. Das ist ja wunderbar. Ja. Ja, was wird jetzt daraus? Wird das jetzt eine Dauereinrichtung? Ja, also ich habe die Telefonnummer, ich kann mich melden. Wir haben natürlich auch Mailkontakt. Mal gucken, ich muss jetzt erstmal klar werden damit, was ich überhaupt getan habe, weil ich habe eine Beziehung. Du hast eine Beziehung. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? 3 Jahre. Ihr wohnt auch zusammen? Nee, wir wohnen getrennt. Ihr wohnt getrennt. Bist du in den 3 Jahren schon mal fremd gegangen? Nee, überhaupt nicht. Das hat mich ja auch so erschrocken, weißt du? Also ich könnte mir vorstellen, dass schon jetzt auch so ein schlechtes Gewissen irgendwie aufkommt. Ne? Das habe ich auch mit ihm besprochen. Sag ich, weißt du, irgendwo am Computer ist es irgendwo noch was anderes, als wenn wir jetzt noch miteinander telefonieren. Mhm. Und er erzählte nur von Kindheitsgeschichten, dass man in der Kindheit wunderbar loslassen kann und macht, was man will. Mhm. Und dass man dann irgendwann geprägt ist, stimmt ja eigentlich auch. Weißt du, der nächste Schritt ist ja dann wahrscheinlich... dass er vorschlägt, wir treffen uns mal. Ne? Ja, hat er auch schon. Siehst du? So sind die Männer. So sind die Männer, ja. Der kleine Finger PC, ne? Dann die Hand Telefon. Ja. Und dann will er die ganze Prinzessin haben. Ne? Ja, das ist richtig geil. Aber ich bin auch jetzt etwas verunsichert, weil ich dem nicht abgeneigt bin. Ne? Du hast jetzt richtig Blut geleckt, ne? Ich habe Blut geleckt, einfach diese Stimme dazu noch, die ist sowas von feinfühlig und unheimlich toll. Wobei man weiß ja eigentlich nicht, beim Computer sowieso nicht, wen man da gegenüber hat. Am Telefon ja auch noch nicht so richtig. Ja. Meinst du, er sagt die Wahrheit? Ihr habt euch bestimmt auch gegenseitig vorgestellt, wie ihr ausseht, wie groß ihr seid und weiß ich was alles. Ne? Ja, das ist richtig. Keine Ahnung. Also von der Stimme her ist er sehr vertrauensvoll. Mhm. Ich denke auch, ich kann dem trauen. Mhm. Aber ich bin natürlich schon noch ein bisschen vorsichtig. Ja, klar. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich sogar dort mich treffen würde mit ihm. Bist du eigentlich in dem Gespräch so forsch gewesen, dass du beispielsweise auch gefragt hast, wie groß ist denn der Prinz? Nee. Nee, das nicht. Nein, ich habe ihn liebkost und so, die Größe ist mir auch wurscht eigentlich. Ja. Also ich denke, die Männer, die ein Problem haben mit der Größe ihres Penis, das finde ich, verstehe ich überhaupt nicht. Ja. Aber Anja, Mensch, wie ist denn der Sex überhaupt mit deinem Freund? Du, der ist eigentlich traumhaft gut. Der ist traumhaft gut und dennoch passiert sowas. Ja, und das verwundert mich schon sehr, sehr. Ich würde sagen, lass das Ganze jetzt erstmal sacken. Ja, du bist ja jetzt noch ganz aufgeregt. Und ja, ganz ich bin ja immer noch, es kribbelt immer noch. Du bist noch ja immer noch ein bisschen so von Sinnen. Ja, genau, von Sinnen. Genau, von Sinn. Schlaf mal drüber. Mal sehen, es kann schon sein, dass du das morgen ganz anders beurteilst und vielleicht auch Abstand dazu nimmst und dann sehst vielleicht einfach an als netten Spaß, der passiert ja, ist. Ja, richtig. Ich muss das erstmal überschlafen. Denn wenn du dich jetzt ganz im Ernst, wenn du dich jetzt wirklich mit dem anfängst zu treffen, dann leitest du ja quasi fast vielleicht sogar die Trennung von deinem Freund ein. Ja, ich habe so ein ethisches Denken. Und ja, also das ist schon erschreckend für mich, dass ich so reagiere. Schön, mit dir geplaudert zu haben. Ja, finde ich auch. Danke, Domian. Leg dich ins Bett und denk an deinen Prinzen. Ja, mach ich auch. Noch weiterhin. Tschüss. So, meine Lieben, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Florida und wo auch immer, Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Annette Bastian, Tim Stienauer, Nikolas Schelzig, Pamela Koppei und Heide Schulz. Unsere Themen nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema, da freue ich mich schon sehr drauf, durchgeknallte Alte. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, peinliche Vorlieben, da freue ich mich auch schon sehr drauf, peinliche Vorlieben. Wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag, wieder mit einer freien, mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine gute Nacht und sage ciao, bis nächste Woche.